Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. It's hot where we are in Brazil. Bei uns in Brasilien ist es heiß. I think we should maybe turn the AC a little bit on here, a little lower. Ich glaube, wir sollten die Klimaanlage ein bisschen aufdrehen. Thank you, Daniel. Danke, Daniel. Okay, let's look now at verse 21. Schau dir jetzt Vers 21 an. So don't be proud of your allegiance to any human leader. That's what we talked about last time. Darum seid nicht stolz auf eure Zugehörigkeit zu irgendeinem menschlichen Leiter. Darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen. And then he told us that we have everything. Er sagte uns auch, dass wir alles haben. And then look, he says it has been given for our benefit. Schau, was er dann sagt. Es ist euch zum Nutzen gegeben worden. Whether it is Paul or Apollos or Peter the Rock. Ob es nun Paulus oder Apollos oder Petrus der Fels ist. Or whether it's the world or life or death. Ob es nun die Welt oder das Leben oder der Tod ist. Or whether it's the present or the future, everything belongs to you. Oder ob es die Gegenwart oder die Zukunft ist, alles gehört euch. Oh my goodness. Ach du meine Güte. Everything belongs to us. Alles gehört uns. So life belongs to us, the world belongs to us, everything. Das Leben gehört uns, die Welt gehört uns, alles. Look, once we understand that through Christ we have everything. Wenn wir verstehen würden, dass wir durch Christus alles haben, then we would actually treat the whole life from a very different perspective. Dann würden wir das ganze Leben tatsächlich aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Think. Überleg mal. If I would know that everything really belongs to me, why would I still chase people to get something from them? Wenn ich wüsste, dass mir alles wirklich gehört, warum sollte ich dann noch Menschen hinterherlaufen, um etwas von ihnen zu bekommen? Think. Denk mal nach. Why do I need to chase a prophet for prophetic word if everything belongs to me? Warum muss ich einem Propheten für ein prophetisches Wort hinterherlaufen, wenn mir alles gehört? Somebody sent me a video today that did not please me. Jemand schickte mir heute ein Video, das mir nicht gefallen hat. So these people, a couple of pastors, a husband and a wife. Diese Leute, ein Pastorenpaar, Mann und Frau. And I don't doubt that the motives, you know, that their heart's desires are noble. Und ich zweifle nicht daran, dass ihre Motive und ihre Herzenswünsche edel sind. I can't judge that. Ich kann das nicht beurteilen. But they said that they are so excited that God clearly told them to go to a poor area and start a church. Sie erzählten, sie seien so begeistert, dass Gott ihnen eindeutig gesagt habe, sie sollten in eine arme Gegend gehen und eine Gemeinde gründen. And there they kept showing in the video that it was not their desire, not their idea, they're just obeying God. Im Video zeigten sie immer wieder, dass es nicht ihr Wunsch oder ihre Idee war, sondern dass sie einfach Gott gehorchten. And they said they're already having people together. Sie sagten, dass sie schon jetzt Menschen zusammenbringen. And they care for the poor. Und sich um die Armen kümmern. And what they showed in this video was very, very nice, beautiful. Es war sehr, sehr schön, was sie in diesem Video zeigten. Wunderschön. Then in the end, here what it said. Am Ende hieß es dann, they need 1,000 people and everybody gives X amount of money so that they can do what God told them to do. Dieses Ehepaar braucht 1,000 Leute und jeder gibt einen Betrag X, damit sie das tun können, was Gott ihnen aufgetragen hat. And because we don't understand what belongs to us, that's why people have to do these things. Weil wir nicht verstehen, was uns gehört, müssen die Menschen solche Dinge tun. See, Paul said, you don't have to be proud of any allegiance to human leader because everything is already yours. Paulus sagte, ihr braucht nicht stolz auf eure Zugehörigkeit zu einem menschlichen Leiter zu sein, denn alles gehört bereits euch. It's already been given to your benefit. Es ist bereits zu eurem Nutzen gegeben worden. Present, future. Gegenwart, Zukunft. Anything is mine. Alles gehört mir. Look. Schau. I am convinced. Ich bin überzeugt. That absolutely every little detail that God wants me to do for him. Dass mir für jede Kleinigkeit, die ich für Gott tun soll. The resources have already been given to me. Bereits die Mittel zur Verfügung gestellt wurden. I'm convinced of it. Davon bin ich überzeugt. Now, I wasn't always convinced of this. Ich war nicht immer davon überzeugt. There was a part in my a moment in my life when I thought God tells me to do something and then I've got to fast pray and sweat to get the resources. Es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich dachte, dass wenn Gott mir sagt, dass ich etwas tun soll, ich dann fasten, beten und schwitzen müsste, um die Mittel zu bekommen. So that's why I don't judge these people. Deshalb verurteile ich diese Menschen nicht. But my heart is kind of a little sad because I think, You don't have to live like this. Aber mein Herz ist irgendwie traurig, weil ich denke, dass man nicht so leben muss. You can live in a level where you understand deep down in your heart. Du kannst auf einer Ebene leben, auf der du tief in deinem Herzen verstehst, that no matter what it is that you need to fulfill God's purpose, it's yours. Dass egal was du brauchst, um Gottes Auftrag zu erfüllen, es bereits dir gehört. You know, but Paul, thank God, he finishes with this last statement, because otherwise he would not be complete. Gott sei Dank schließt Paulus mit dieser letzten Aussage, denn sonst wäre es nicht vollständig. He says, and now you are joined to the Messiah, who is joined to God. Er sagt, und nun seid ihr mit dem Messias verbunden, der mit Gott verbunden ist. So in simple words he's saying, because you belong to Jesus and because Jesus belongs to God. In einfachen Worten sagt er also, weil du zu Jesus gehörst und weil Jesus zu Gott gehört, stop putting your focus on what else you need in human terms. Hör auf, deinen Fokus und das, was du sonst noch brauchst, nach menschlichen Bedingungen auszurichten. You don't need to be close to Paul, neither do you need to be close to Barnabas or anybody else. You are close to Jesus, who is close to God. Du musst weder Paulus noch Barnabas oder sonst jemandem nahe sein. Du bist nahe bei Jesus, der nahe bei Gott ist. Do you know, so many people are so disappointed. So viele Menschen sind so enttäuscht. Because they keep putting their confidence in anything except for Jesus Christ. Weil sie ihr Vertrauen auf alles Mögliche setzen, nur nicht auf Jesus Christus. And that's what these people did there. Genau, das haben die Korinther gemacht. Paul says that's dangerous. Paulus sagt, das sei gefährlich. He said it's human wisdom. Dies sei menschliche Weisheit. Which is a sham. Die eine Täuschung ist. It's gonna be discovered one day as complete mess, it doesn't work. Eines Tages wird sich herausstellen, dass sie nicht funktioniert und ein völliges Chaos ist. Then once we understand that because of Jesus, wir sollten verstehen, dass dank Jesus every single thing that we need to fulfill his purpose is already ours. Wir bereits alles haben, was wir brauchen, um seinen Auftrag zu erfüllen. So stop chasing anything that's outside of Jesus Christ. Hör also auf, allem nachzujagen, was außerhalb von Jesus Christus liegt. It does make no sense. Das macht keinen Sinn. If Jesus wants you to be connected to some great man of God, it'll happen. Wenn Jesus möchte, dass du mit großen Männern Gottes in Kontakt kommst, dann wird es geschehen. If you need to be close to some special ministry gift, it will happen. Wenn du mit einem besonderen Dienst verbunden sein sollst, wird es geschehen. My whole life I've never chased anybody and God gave me all the connections that I ever needed. Mein ganzes Leben lang bin ich niemandem nachgelaufen und Gott hat mir alle Verbindungen gegeben, die ich je gebraucht habe. It's all mine, it's all yours. Es ist alles meins, es gehört alles dir. And we belong to Jesus who belongs to God. So let's be happy. Und wir gehören zu Jesus, der zu Gott gehört. Lasst uns fröhlich sein. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.